Erst als die Zeit gekommen war, in der der Herr Elia in einem Sturm in den Himmel aufnehmen wollte, verließen Elia und Elisa gemeinsam den Ort Gilgal. Zweiter Elia bat Elisa, dort zu bleiben, weil der Herr ihn nach Bethel gesandt hatte, aber Elisa schwor beim Herrn, dass er ihn niemals verlassen würde. Dritter in Bethel kamen andere Propheten zu Elisa und fragten ihn, ob er wisse, dass der Herr seinen Herrn heute von ihm wegnehmen würde, was Elisa bestätigte. Vierter danach sagte Elia erneut, dass Elisa in Bethel bleiben solle, da der Herr ihn nach Jericho geschickt habe, doch Elisa weigerte sich wieder, ihn allein zu lassen. Fünfter als sie in Jericho ankamen, stellten die dortigen Propheten Elisa dieselbe Frage über das Ende von Elias Dienst, woraufhin er ihnen befahl, ruhig zu sein. Sechster Elia forderte Elisa ein drittes Mal auf zu bleiben, während er zum Jordan ging, aber Elisa blieb weiterhin treu an seiner Seite und ging mit ihm. Siebter 50 Männer aus der Gruppe der Propheten folgten ihnen in einigem Abstand, während die beiden Männer direkt an das Ufer des Jordans traten. Achter dort nahm Elia seinen Mantel, rollte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser, woraufhin es sich teilte, damit sie trocken hindurchgehen konnten. Neunter nachdem sie den Fluss überquert hatten, bot Elia seinem Begleiter an, ihm einen letzten Wunsch zu erfüllen, bevor er von ihm weggenommen würde. Zehnter Elia erklärte, dass dies eine schwierige Bitte sei, die nur erfüllt würde, wenn Elisa ihn bei seiner Himmelfahrt tatsächlich sehen könne. Elfter während sie weitergingen und sich unterhielten, erschien plötzlich ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden, der die beiden trennte, und Elia fuhr im Sturm zum Himmel. Zwölfte Elisa sah dies und rief laut nach seinem Vater, bevor er vor großer Trauer seine eigenen Kleider in zwei Stücke zerriss. Dreizehnter er hob den Mantel auf, den Elia bei seiner Aufnahme fallen gelassen hatte, und kehrte allein an das Ufer des Jordans zurück. Vierzehnter mit dem Mantel Elias schlug er auf das Wasser und fragte nach dem Gott Elias, woraufhin sich das Wasser erneut teilte und er hinüberging. Fünfzehnter als die Propheten aus Jericho dies sahen, erkannten sie, dass der Geist Elias nun auf Elisa ruhte, und sie verbeugten sich respektvoll vor ihm. Sechzehnter die Männer boten an, mit 50 starken Leuten nach Elia zu suchen, falls der Geist des Herrn ihn irgendwo auf einem Berg oder in einem Tal abgelegt hätte. Siebzehnter obwohl Elisa es zuerst ablehnte, gab er schließlich nach, doch die Männer fanden Elia auch nach einer dreitägigen Suche nicht. Achtzehnter als sie erfolglos nach Jericho zurückkehrten, erinnerte Elisa sie daran, dass er ihnen bereits vorher von dieser unnötigen Suche abgeraten hatte. 19. Die Bewohner der Stadt klagten bei Elisa darüber, dass ihr Wasser schlecht sei und das Land deshalb keine gesunden Früchte hervorbringe. 20. Elisa verlangte eine neue Schale mit Salz, und nachdem man sie ihm gebracht hatte, ging er hinaus zur Quelle des Wassers. 21. Er warf das Salz hinein und verkündete im Namen des Herrn, dass das Wasser nun gesund sei und keinen Tod mehr verursachen werde. 22. Das Wasser blieb tatsächlich gesund, genau wie Elisa es durch sein Wort angekündigt hatte, und dieser Zustand hält bis heute an. 23. Auf seinem Weg nach Bethel wurde Elisa von einer Gruppe Jugendlicher verspottet, die ihn wegen seiner Glatze beleidigten und ihn verspotteten. 24. Elisa verfluchte sie im Namen des Herrn, woraufhin zwei Bärinnen aus dem Wald kamen und 42 der Kinder angriffen. 25. Von dort aus reiste er weiter zum Berg Karmel, bevor er schließlich in die Stadt Samaria zurückkehrte.